weiß, es ist vorbei, wir haben uns das letzte Mal gesehen. Ich hatte genug Zeit, um was du sagtest zu verstehen. Ich machte, was ich wollte, ich dachte nur an mein Leben. Ich nahm, was ich brauchte und vergaß dafür zu geben. Und nun bist du woanders, bei einem Kerl, der dich versteht. Der gewinnt, wo ich versagt hat, dem egal ist, wie es mir geht. Ich sitze zu Hause und peinige mich. Und in einer Atempause klopft mein Herz für dich. Mein Herz klopft kräftig an deine Tür. Mein Herz klopft kräftig an deine Tür. Kräftig klopft mein Herz an deine Tür. Mein Herz klopft, klopft, klopft eins bei mir. Mein Herz klopft kräftig an deine Tür. Mein Herz klopft kräftig an deine Tür. Kräftig klopft mein Herz an deine Tür. Mein Herz klopft und klopft, denn deins nicht bei mir. Ziemlich schnell, nachdem das Bündnis geplatzt ist, von unserer Beziehung in die nächste gehatzt bist, hatte ich keine Chance, nach meinen Fehlern zu fragen. Ich ging mit vielen anderen, um den Schmerz zu ertragen. Ich sah und ich lernte aus den Fehlern der anderen. Ein Treffen, ein Austausch, ein ständiges Wandern. Sie machten falsche Dinge mit sich und mit mir. Nun weiß ich genug und so bin ich wieder hier. Und mein Herz klopft kräftig an deine Tür. Mein Herz klopft kräftig an deine Tür. Kräftig klopft mein Herz an deine Tür. Mein Herz klopft, wann kommst du und öffnest mir? Mein Herz klopft kräftig an deine Tür. Mein Herz klopft kräftig an deine Tür. Kräftig klopft mein Herz an deine Tür. Mein Herz klopft, wann kommst du und öffnest mir?